Am Anfang meines Vortrages würde ich ein paar mögliche Missverständnisse bzw. Unklarheiten ausräumen und erklären, was mein Ziel ist und welchen Weg ich dafür gehe. Das wird ein bisschen länger dauern. Also seid ihr schon mal vorgewarnt. Zuallererst mal werde ich den Begriff Marxismus-Leninismus mit ML abkürzen, um nicht wahnsinnig zu werden, weil er viel zu lang ist. Ja, die Limo-Reihe ist ja eine Reihe, die sich vor allem an Erstis richtet, beziehungsweise für Menschen, die im Semester neu nach Dresden gekommen sind. Das heißt, dass für die eigentliche Zielgruppe des Limos wahrscheinlich die politische Lage in Dresden gar nicht klar ist und daher auch nicht klar ist, warum es den Limo jetzt überhaupt gibt. Das ist aber für das Verständnis des Vortrags, dessen Entstehung mit der Limo selbst aufs Engste verknüpft ist, doch nicht unbedeutend. Deswegen werde ich kurz etwas darüber sagen, warum es die Limo gibt. Wie in vielen Universitätsstädten gab es und gibt es in Dresden auch sogenannte kritische Einführungstage, kurz Kreta genannt. Die Idee dieser Kreta war es, neuen Menschen, vor allem Studenten, ein Angebot zu machen, um sich in der neuen Stadt zurechtzufinden und neue Kontakte zu knüpfen und generell Anschluss an die ansässige linke Szene zu finden. Nun wurde die Kreta letztes Jahr, wie auch schon in vielen anderen Städten, von sogenannten roten Gruppen mehr oder minder übernommen. Diese roten Gruppen sind alle linksautoritär und hängen zum größten Teil dem ML an. Dagegen regte sich innerhalb der linken Szene in Dresden Widerstand und innerhalb dieser Auseinandersetzung hat sich schließlich als Alternative zur Kreta der sogenannte Linke Monat, kurz Limo genannt, gegründet. Und was habe ich gemacht? Ich habe einen Text zur Kritik dieser roten Gruppen geschrieben, der immer größer und größer geworden ist und letztendlich bis heute unveröffentlicht ist. Und um jetzt aber nicht komplett mit leeren Händen dazustehen, habe ich jetzt diesen Vortrag gemacht. Dabei entsteht dieser Vortrag und mein Text aber nicht nur vom Hintergrund der hiesigen Szene-Auseinandersetzungen, sondern auch vom generellen Erstarken dieser roten Gruppen in Deutschland. Diese sind die Wiedergänger der westdeutschen K-Gruppen, die sich nach dem Scheitern der 68er-Bewegung in Deutschland als autoritäre Splitter dieser Bewegung gründeten, indem sie den ML und den Maoismus für sich entdeckten. Zu der damaligen Situation habe ich ein Joachim Brun-Zitat mitgebracht. Das ist sehr passend. Das ist quasi die Bücher von Joachim Brun sind ja hier. Genau. Das würde ich mal vorlesen, das Zitat. Dem Himmel sei Dank, so möchte man sogar als Materialist sagen, liegt die Zeit, als sich unzählige trotzkistische, stalinistische, spontaneistische und maoistische Organisationen, Parteien und Parteiaufbauorganisationen mit Marx- und Engels-Zitaten bis aufs Messer bekämpften und traktierten, so ungeheuer weit zurück, dass sich die Jüngeren nicht mehr daran erinnern können. Und auch den Senioren des linken Radikalismus ist diese schaurige Geschichte, die doch die ihre ist, bis zur rückstandslosen Verdrängung Leid geworden. Ja, leider muss man sagen, dass der Brun nicht recht behalten hat, denn mit den roten Gruppen steht genau das wieder auf der Tagesordnung, was Brun hier kritisiert. Ja, und man fühlt sich so ein bisschen erinnert an den Ausspruch von Marx, ja, einmal als Tragödie, dann als Farce und ja, heute passiert es irgendwie wieder. Ja, aber wir greifen vor. Ich würde kurz meine Gliederung noch vorstellen und dazu noch ein paar Sachen sagen. Ja, Anfang meines Vortrags würde ich gerne ein paar grundsätzliche Bemerkungen über den ML und seine Entstehungsbedingungen sowie die Nähe der roten Gruppen zu ihm sagen. Danach stelle ich die Philosophie von Marx und die Philosophie von Stalin dar, um sie in einem dritten Schritt zu vergleichen. Im Anschluss zeige ich, welche Organisationsform Stalin aus seiner Philosophie ableitet. Dann gibt es eine Pause. Und nach dieser kann dann die Fragerunde stattfinden. Und damit ich mich nicht in grundlosen Spekulationen ergeben muss, sondern ihr das für mich macht, würde ich gerne mit euch am Schluss noch debattieren, warum der ML heute wieder so populär geworden ist. Genau, ich gebe noch so zwei kleine Hinweise und ja, dann fängt der Vortrag auch schon an. In meinem ersten Hinweis will ich kurz erklären, wie ich Marx in diesem Vortrag verwende. Erstmal grundsätzlich geht es mir bei meinem Marx-Teil nicht um die bessere Marx-Auslegung und es geht mir auch nicht darum, Marx zum Säulenheiligen zu machen, der nie falsch lag. Ich versuche also das, was Brun kritisiert, zu vermeiden. Die Verbindung Marx, Engels über Lenin zu Stalin gibt es schließlich tatsächlich. Und auch wenn ich sagen muss, dass Lenin und Stalin durchaus an einigen Stellen Marx falsch interpretieren, so ist es dennoch so, dass der ML bei Marx an einigen Stellen durchaus auch angelegt ist. Mein Punkt in meiner sehr kurzen und ja eigentlich verkürzten Marx-Darstellung ist, dass es einerseits auch eine dezidiert antiautoritäre Form der Marx-Interpretation gibt, andererseits will ich ein antiautoritäres Kontrastbild gegen den von Stalin konstruierten ML zeigen, um die autoritären Momente innerhalb der Stalin-Philosophie deutlich zu machen. Dabei mache ich, was alle Marx-Interpreten machen. Ich verkürze Marx auf die Zitate, die meine eigene Argumentation stützen. Ich werde aber hier und da dennoch darauf hinweisen, ob Marx nicht auch denselben Fehlern wie Stalin unterliegt. Brun macht die Beziehung Marx zu seinem eigenen Werk und dem, was der ML daraus macht, nochmal deutlich. Zitat Brun: Der Materialismusversuch von Marx konnte erst dadurch zum Marxismus, dann zur Systemideologie des Marxismus-Leninismus sich verdinglichen, weil Marx selbst beständig zwischen einem durchaus idealistischen, daher hegelianischen Begriff von theoretischer Kritik als praktische Aufhebung des Unwesens und einem allerdings positivistischen Begriff von Wissenschaft oszillierte. Ja, letzter Hinweis, wie schon gesagt, die Zielgruppe des Limos und damit auch des Vortrags sind ja Erstis. Und als solche weiß man noch recht wenig, was ja an sich auch nicht schlimm ist. Leider bringt das mich und meinen Vortrag so ein bisschen in Schwierigkeiten, weil ich natürlich zeitlich nicht wirklich einen Einführungsvortrag halten kann und ich an einigen Stellen natürlich Fremdwörter verwenden werde, die auf sozialwissenschaftliche und philosophische Konzepte referieren. Ich habe aber versucht, das auf ein Minimum zu reduzieren und hoffe, dass der Vortrag dennoch verständlich ist. Fragen würde ich aber trotzdem erst am Ende zulassen, damit ich selbst nicht aus dem Konzept komme. Also falls ihr Fragen oder Unklarheiten habt oder generelle ba Debattenbeiträge, schreibt sie euch auf und ja, stellt sie nach dem Vortrag bzw. nach der Pause. Und damit kann es jetzt wirklich losgehen. Wenn man sich so eine Ideologie wie dem ML kritisch anschauen will, dann lohnt es sich, ganz wie bei Jeopardy, sich zu fragen, auf welches Problem ist diese Ideologie die Antwort? Also kurz gesagt, was soll diese Ideologie lösen? Im Falle der Sowjetunion nach erfolgreicher Revolution ist es die eigene theoretische Basis des Arbeiterbewegungsmarxismus selbst, die sie in eine schwere Legitimationskrise stürzt. Oskar Negt beschreibt die Situation in seiner Einleitung zu Kontroversen über dialektischen und mechanistischen Materialismus wie folgt: Es ist diese Kategorie des Legitimationsmangels, durch welche alle in den Theorien reproduzierten gesellschaftlichen Widersprüche der sowjetischen Entwicklung ihre besondere Färbung erhalten. Indem man nämlich nicht nur die politische Identität der Oktoberrevolution im Begriff einer im marxischen Sinne proletarischen, sondern auch an diesem proletarischen Selbstverständnis im offensichtlichen Widerspruch zur alltäglichen Erfahrung einer Wirklichkeit, in der neben dem fortgeltenden bürgerlichen Zwangsrecht bereits neu produzierte Gewaltverhältnisse wirksam sind, mit zunehmender Rigidität von Abwehrreaktion festhält, entsteht ein gesamtgesellschaftlicher Legitimationsdruck, der spätestens Anfang der 30er Jahre das Denken und Handeln in sämtlichen Bereichen der Sowjetgesellschaft erfasst hat und in mehr oder minder ausgeprägten Formen seitdem beherrscht. Das Problem war nicht nur, der proletarische Charakter der Revolution innerhalb einer Agrargesellschaft, die nach der eigenen Theorie die sozialistische Revolution nie hätte durchführen können, sondern auch das Ausbleiben der Weltrevolution innerhalb der westlichen Industriestaaten. Diese hätten nicht nur die diplomatische Isolation der Sowjetunion aufgebrochen, sondern auch die Ausnahme der russischen Revolution als Regel bestätigen können. Da die Weltrevolution aber ausblieb, sah sich die Sowjetunion in den 30er Jahren gezwungen, die einzig erfolgreiche sozialistische Revolution neu zu legitimieren. Stalin löste dieses Problem, indem er sich die Werke von Marx, Engels und Lenin zur Hand nahm und nach seiner Sicht kanonisiert und auslegt. Was ist ein Kanon bzw. eine Kanonisierung? Ein Kanon ist eine Sammlung von Texten, die als maßgeblich angesehen werden. Bekanntestes Beispiel für so eine Kanonisierung ist die Bibel, die ganz verschiedene Schriftstücke zu einer einzigen wahren heiligen Lehre vereinigt. Dabei werden auch immer Schriften ausgeschlossen. Das zeigt, dass bei einer Kanonisierung eine bestimmte Richtungsweisung und eine bestimmte Lesart festgesetzt wird. Mir geht es hier nicht darum, Kanonisierung schlecht zu reden. Man muss aber ehrlich sein über das, was man macht, und sollte nicht behaupten, die einzig objektive Lesart zu haben. Das ist nicht nur intellektuell unehrlich, sondern man erschafft sich dann bloß seine eigene Bibel, in der die ganz eigene, wahre, heilige Lehre verkündet wird. Im Falle des ML werden Marx, Engels und Lenin zu einer einheitlichen theoretischen Strömung vereint, nicht nur ohne Rücksicht auf deren Unterschiede untereinander, sondern auch ohne deren Widersprüche innerhalb ihrer eigenen Gesamtwerke anzusprechen. Ja, jenseits davon, politisch oder beziehungsweise historisch setzte sich Stalin schließlich in seinem Kampf um die Nachfolge Lenins in der Sowjetunion durch und ja, schaltete alle seine politischen Gegner, die wirklichen wie auch die imaginierten, aus. Und der ML wurde zur Staatsdoktrin der Sowjetunion. Als solche verbreitete er sich über die ganze Welt und fand hier und da seine lokale Anpassung oder gar Weiterentwicklung, wie zum Beispiel im Maoismus. So fand der ML schließlich seinen Weg auch zu unseren roten Gruppen. Dabei übernehmen die roten Gruppen stalinistischer Prägung die Argumentation von Stalin inklusive der Zitate und Metaphern. Hier mal ein Beispiel, wo ich mal ein Stalin-Zitat vergleiche mit einem Zitat aus der SDAJ-Grundlagenschulung. Genau, ich würde mal erst das Stalin-Zitat vorlesen. Die Taktik ist die Festlegung der Linie des Handelns des Proletariats für die verhältnismäßig kurze Periode der Flut oder Ebbe der Bewegung, des Aufstiegs oder Abstiegs der Revolution. Sie ist der Kampf für die Durchführung dieser Linie mittels Ersetzung der alten Kampf- und Organisationsformen durch neue, der alten Losungen durch neue, mittels Kombinierung dieser Form und so weiter. Verfolgt die Strategie das Ziel, den Krieg zu gewinnen, so setzt sich die Taktik weniger wesentliche Ziele, denn sie zielt nicht darauf ab, den Krieg als Ganzes, dieses oder jene Aktion erfolgreich durchzuführen, die der konkreten Lage in der Periode des gegebenen Aufstiegs oder Abstiegs der Revolution entsprechen. Jetzt die SDAJ-Grundlagenschulung. Die Strategie bleibt in einer gegebenen Etappe weitgehend unverändert. Die Taktik ist die Festlegung der Linie für verhältnismäßig kurze Zeiträume der Flut oder Ebbe der revolutionären Bewegung. Taktische Mittel sind zum Beispiel die Ersetzung von Kampf- und Organisationsformen sowie von Losungen durch variierte oder neue. Die Strategie hat also das Ziel des Sturzes des Imperialismus, die Taktik unterschiedliche Ziele, zum Beispiel die erfolgreiche Durchführung einer Kampagne. Ja, also man sieht, das ist eigentlich dasselbe. Ja, oder ich sehe da zumindest keine großen Unterschiede. Gut. Aber kommen wir nun mal zu Marx und wie er eigentlich so seinen Materialismus aufbaut. Genau, und das beginnt eigentlich mit seiner Kritik an Feuerbach. Ja, Feuerbach erkannte in seinem Werk das Wesen des Christentums, dass die Menschen sich ihre Götter selber erschaffen, indem sie ihre eigenen Anteile bewusstlos ihrer Fantasiegestalt Gottes zuschreiben. Daraus einerseits folgt, das Wesen Gottes ist eigentlich das Wesen des Menschen, andererseits aber auch, die Menschen lassen sich von ihrer eigenen Fantasiegestalten beherrschen. Marx übernimmt Feuerbachs Kritik, radikalisiert sie aber in seinen Feuerbach-Thesen und entwickelt ausgehend davon in der deutschen Ideologie dann seinen eigenen Materialismus. Zitat sechste Feuerbach-These. Feuerbach löst das religiöse Wesen in das menschliche Wesen auf, aber das menschliche Wesen ist kein dem einzelnen Individuum innewohnendes Abstraktum. In seiner Wirklichkeit ist es das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse. Feuerbach, der auf die Kritik dieses wirklichen Wesens nicht eingeht, ist daher gezwungen, von dem geschichtlichen Verlauf zu abstrahieren und das religiöse Gemüt für sich zu fixieren und ein abstrakt isoliert menschliches Individuum vorauszusetzen. Zweitens kam bei ihm daher das menschliche Wesen nur als Gattung, als innere Stumme, die vielen Individuen bloß natürlich verbindende Allgemeinheit gefasst werden. Das heißt quasi, dass Feuerbach einen abstrakt allgemeinen ewigen Begriff vom Menschsein setzt, und das kritisiert Marx, und er will eigentlich ja konkreter einzelne Menschen betrachten, und er beschreibt halt, dass das Wesen dieser konkreten einzelnen Menschen eben die konkreten gesellschaftlichen Verhältnisse sind. Das macht er dann in der achten Feuerbach-These deutlich. Das gesellschaftliche Leben ist wesentlich praktisch. Alle Mysterien, welche die Theorie zum Mystizismus verleiten, finden ihre rationale Lösung in der menschlichen Praxis und im Begreifen dieser Praxis. Er chronologiert dieses gesellschaftliche Leben also damit, dass dieses von den Menschen selbst gemacht wird. Und was ist wiederum die Bedingung dieser Praxis? Darauf gibt Marx in der deutschen Ideologie eine Antwort. Die erste Voraussetzung aller Menschengeschichte ist natürlich die Existenz lebendiger menschlicher Individuen. Der erste zu kontrastierende Tatbestand ist also die körperliche Organisation dieser Individuen und ihr dadurch gegebenes Verhältnis zur übrigen Natur. Alle Geschichtsschreibung muss von diesen natürlichen Grundlagen und ihrer Modifikation im Lauf der Geschichte durch die Aktion der Menschen ausgehen. Indem die Menschen ihre Lebensmittel produzieren, produzieren sie indirekt ihr materielles Leben selbst. Die Bedingung dieser Praxis ist also die materielle Reproduktion menschlichen Lebens selbst, also die Produktion von Lebensmitteln, also Nahrung, Wohnungen. Diese spezifischen Tätigkeiten bestimmen nicht nur das Verhältnis der Menschen untereinander, sondern auch zur Natur. Marx schafft so eine materielle Minimalbestimmung des Menschseins, indem er die Grundlage des konkreten gesellschaftlichen Lebens offenlegt. Man sollte natürlich nicht, wie viele Marxisten, an manchen Stellen in einen ökonomischen Reduktionismus verfallen. Nicht alle Aspekte gesellschaftlichen Lebens lassen sich aus der spezifischen Weise der Produktion rein logisch ableiten. Nichtsdestotrotz lassen sich einige Konsequenzen ziehen. Nämlich alles, was die Menschen tun und denken, muss sich mit der spezifischen Form der jeweiligen gesellschaftlichen Reproduktion decken. Der Primat bei Marx ist also weniger die stoffliche Materie, sondern das konkrete gesellschaftliche Sein. Dieses bestimmt das Bewusstsein und nicht das reine Sein. Andererseits eröffnet diese Sichtweise auch die prinzipielle Veränderbarkeit von Gesellschaft durch die Menschen selbst. Denn indem die Menschen ihr Leben selbst reproduzieren, können sie die Form dieser Reproduktion auch bewusst ändern. Sie sind also nicht gezwungen, auf ewig in einer Gesellschaft zu leben, die sich von den eigenen Fantasiegestalten in Form von Göttern beherrschen lässt. Auch sind sie nicht gezwungen, unter der Herrschaft des selbstverwerteten Werts zu arbeiten, was dann Marx im Kapital ausarbeitet. So zumindest die Theorie. Ja, wie das in der Praxis aussieht, ja. Das ist nochmal eine andere Frage. Ich habe hier nochmal, ah ja, hier habe ich noch das Marx-Zitat aus dem Kapital. Wie der Mensch in der Religion vom Machwerk seines eigenen Kopfes, so wurde er in der kapitalistischen Produktion vom Machwerk seiner eigenen Hand beherrscht. Genau, hier geht es quasi darum, dass er Marx quasi diese Herrschaft über den Menschen durch die Handlung oder die bewusstlose Handlung der Menschen selbst kritisiert. Genau. Marx ist in dieser Lesart ein emanzipatorischer Aufklärer, der die Menschen aus ihrer selbstverschuldeten Unmündigkeit befreien will. Indem die Menschen erkennen, dass sie ihre Wirklichkeit selbst reproduzieren, lernen sie, ihre gesellschaftlichen Verhältnisse bewusst selbst zu gestalten und damit auch sich selbst zu bestimmen. Gut, ja, damit ist der Marx-Teil zu Ende und wir gucken, was Stalin oder wie Stalin seinen Materialismus aufbaut. Stalin in über dialektischen und historischen Materialismus und mit ihm die roten Gruppen, die bei ihm abschreiben, führen den Materialismus anders als Marx ein. Sie gehen mit Engels Anti-Döring den Weg über eine dialektische Naturphilosophie hin zu einer Gesellschafts- und Geschichtstheorie. Dabei ist die Dialektik Hegels aber nicht nur Methode zur Anschauung von Natur. Stalin sagt, diese dialektische Denkweise, die in der Folge auf die Naturerscheinungen ausgedehnt wurde, verwandelt sich in die dialektische Methode der Naturerkenntnis, die die Naturerscheinungen als in ewiger Bewegung und Veränderung befindlich und die Entwicklung der Natur als Resultat der Entwicklung der Widersprüche in der Natur als Resultat der Wechselwirkung entgegengesetzter Kräfte in der Natur betrachtet. Das heißt, Dialektik wird hier nicht nur als Denkbewegung zur Bestimmung von Naturgegenständen genutzt, sondern es wird behauptet, die dialektischen Bewegungsgesetze lassen sich im Sein und in der Materie selber finden. Ja, sie konstituieren diese sogar. In anderen Worten, Stalin meint Engels zitieren, das Wesen jeglicher Naturerscheinung in der Dialektik gefunden zu haben. 1938 mag das für die Philosophen noch normal gewesen zu sein. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob früher war es mal normal, ich bin kein Philosoph. Weiß ich nicht, was die Philosophiegeschichte dazu sagt, aber ja, früher war es mal normal, sowas zu machen. Aber ja, 1908, ja, aber heutzutage ist das ein sehr, sehr ambitionierter Anspruch, vorsichtig ausgedrückt. Fällt er ja selbst hinter die erste Feuerbach-These zurück. Feuerbach-These von Marx. Der Hauptmangel eines bisherigen Materialismus, den Feuerbach schon mit eingerechnet, ist, dass der Gegenstand die Wirklichkeit, Sinnlichkeit, nur unter der Form des Objekts oder der Anschauung gefasst wird, nicht aber als sinnlich-menschliche Tätigkeit, Praxis, nicht subjektiv. In anderen Worten, Stalin denkt, mit Dialektik sei die objektive Anschauung eines Objekts möglich, indem er meint, seine Denkform im Objekt einfach so wiederzufinden. Dabei fällt herunter, worauf Marx hier insistiert, dass die Anschauung eine grundsätzlich menschliche, subjektive Tätigkeit und damit eine gesellschaftliche Praxis ist. Die Naturgegenstände mögen unabhängig vom Menschen existieren, ihre Erkenntnis aber nicht. Und jede Erkenntnistheorie, die das leugnet, kann nur idealistisch sein. Damit aber nicht genug. Die in der Natur entdeckten dialektischen Gesetze sollen jetzt auch noch einfach auf einen ganz anderen Gegenstand als Natur angewandt werden. Wieder Stalin. Der historische Materialismus ist die Ausdehnung der Leitsätze des dialektischen Materialismus auf die Erforschung des gesellschaftlichen Lebens. Die Anwendung der Leitsätze des dialektischen Materialismus auf die Lebenserscheinungen der Gesellschaft, auf die Erforschung der Gesellschaft, auf die Erforschung der Geschichte der Gesellschaft. Mit welcher Begründung dieser Kurzschluss funktionieren soll, bleibt Stalins Geheimnis. Also anscheinend geht er davon aus, dass Gesellschaft analog zu Naturerscheinungen funktionieren und auch dasselbe Wesen besitzen. So geht er auch davon aus, dass die Gesellschaftswissenschaften genauso objektiv sein können wie die Naturwissenschaften. Denn Stalin weiter. Wenn die Welt erkennbar ist und unser Wissen von den Entwicklungsgesetzen der Natur zuverlässiges Wissen ist, das die Bedeutung objektiver Wahrheit hat, so folgt daraus, dass das gesellschaftliche Leben, die Entwicklung der Gesellschaft ebenfalls erkennbar sind und dass die Ergebnisse der Wissenschaft bezüglich der Entwicklungsgesetze der Gesellschaft zuverlässige Ergebnisse sind, die die Bedeutung objektiver Wahrheit haben. Aber Gesellschaft wird anders als Natur nicht von irgendwelchen von Menschen relativ unabhängigen Naturkräften beherrscht, sondern, wie wir bei Marx gesehen haben, vom Handeln von Menschen. Stalin kann eigentlich nicht so einfach davon ausgehen, dass Gesellschaft und Natur denselben Entwicklungsgesetzen folgen. Stalin begründet sein Analogieargument nicht weiter, aber immerhin gibt er an einer anderen Stelle einen Grund an, warum auch die gesellschaftliche Sphäre Gesetzen angeblich folgt. Wieder ein Stalin-Zitat. Darum, weil die Menschen nicht frei sind in der Wahl dieser oder jener Produktionsweise, denn jede neue Generation, die ins Leben trifft, findet bereits fertige Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse als Resultat der Arbeit vergangener Generationen vor, sodass sie für die erste Zeit alles das übernehmen muss, was sie in fertiger Gestalt auf dem Gebiet der Produktion vorfindet und sich diesen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen anpassen muss, um die Möglichkeiten zu erhalten, die materiellen Güter zu produzieren. Zitat Ende. Prinzipiell sind die Möglichkeiten von Handeln natürlich immer irgendwo bedingt. Das sagt ja aber nichts über die Anzahl der Handlungsmöglichkeiten aus. Nur weil sie diese oder jene Werkzeuge besitzen, zwingt es die Menschen ja nicht, nur in ganz bestimmten Produktionsverhältnissen zu arbeiten. Nochmal zu Marx zurück. Ja, die Produktion der Lebensmittel bestimmt das gesellschaftliche Leben der Menschen. Das heißt aber nicht, dass bei gegebenen Produktionsmitteln, Produktionskräften nur eine Gesellschaftsformation möglich ist. Damit ist aber das Argument einer grundsätzlichen Gesetzmäßigkeit innerhalb von Gesellschaften widerlegt. Unabhängig davon hat diese Idee von gesellschaftlichen und historischen Gesetzmäßigkeiten aber auch weitreichende Konsequenzen. Das liegt in der Denkform des Gesetzes selbst. Natur über Naturgesetze zu erkennen, mag für viele hier das Natürlichste auf der Welt sein. So natürlich, dass Fridays for Future das nicht mal hinterfragt. Aber auch diese Form der Erkenntnis hat ihre Geschichte und sie ist alles andere als selbstverständlich. Ich will das eigentlich gar nicht so weit ausführen, aber doch zumindest das Problem aufzeigen. Naturgesetze sind eine Denkform, die in der Neuzeit gefunden wird und in Beziehung mit der neuen Methode des Experiments der damals aufkommenden Naturwissenschaften steht. Das Experiment ist dahingehend spannend, als dass ein oder ein paar Naturkräfte isoliert beobachtet werden, indem alle anderen Naturkräfte als Störfaktoren ausgeschlossen werden. Die Ergebnisse werden dann quantitativ in eine mathematische Formel gebracht, was dann das Naturgesetz sein soll. Das beste Beispiel dafür ist die Fallgeschwindigkeit, die ja eine Naturkonstante sein soll. Lässt man eine Feder und eine Eisenkugel fallen, so fallen diese trotz Naturkonstante unterschiedlich schnell, obwohl nach dem Naturgesetz eigentlich beide gleich schnell fallen sollten. Das liegt am Luftwiderstand. In anderen Worten, erst im luftleeren Raum fallen Feder und Eisenkugel gleich schnell. Das heißt quasi ein Naturgesetz, von dem wir sagen, ja, das gilt hier auf Erden, funktioniert ja aber nur, wenn ich noch eine extra Bedingung einführe, nämlich den luftleeren Raum. Genau, erst dann kann ich dieses Naturgesetz eigentlich beobachten. Warum macht man das, beziehungsweise warum wird diese Form von Erkenntnis so vorherrschend, dass selbst Sozialwissenschaften nach so einer Erkenntnisform streben? Der historische Materialismus hat darauf eine einfache Antwort. Durch Naturgesetze lassen sich Naturkräfte zum eigenen Nutzen manipulieren. Und damit wird dem technischen Fortschritt der Weg geebnet. Dieser technische Fortschritt ist gerade für einen Kapitalismus, der ja immer mehr und mehr produzieren muss, überlebenswichtig. Nun ist das ja auch erstmal eine feine Sache, die Natur in den Dienst der Menschen zu stellen. Was dann aber mit dem Naturgegenstand gemacht wird, ist, ihn nur noch unter dem Gesichtspunkt seiner Verwertbarkeit zu sehen. Und diese Konsequenzen, Natur nur noch als ausbeutbare Ressource zu betrachten, sehen wir jetzt im Klimawandel allzu deutlich. Demnach sind, wenn man den Anspruch des historischen Materialismus einmal ernst nehmen würde, die Naturgesetze die adäquate Form der Naturerkenntnis im Kapitalismus. Eine kommunistische Naturerkenntnis müsste aber anders aussehen. Das Problem im ML beschränkt sich aber nicht auf die Natur. Indem Stalin und mit ihm die roten Gruppen nun mit Gesetzen Gesellschaft analog zur Natur begreifen wollen, sehen sie auch die Gesellschaft und die Menschen selbst unter einem rein instrumentellen Blickpunkt. Es ist bezeichnend, dass die angebliche Gesetzmäßigkeit nach der Gesellschaft und Geschichte funktionieren soll, nicht einmal problematisiert wird. Stalin selbst ist sogar sehr froh darüber, denn über die Gesetzmäßigkeit der Gesellschaft leitet er ab. Nochmal ein Stalin-Zitat. Also verwandelt sich der Sozialismus aus einem Traum von einer besseren Zukunft der Menschheit in eine Wissenschaft. Also muss die Verbindung von Wissenschaft und praktischer Tätigkeit, die Verbindung von Theorie und Praxis, ihre Einheit zum Leitstern der Partei des Proletariats werden. Man fragt sich so ein bisschen, was eigentlich der Unterschied zwischen, also zumindest als Soziologe, zwischen so Stalin und Auguste Comte ist, also dem ja, Erfinder der Soziologie, der auch eben von so Gesetzen die Gesellschaft eigentlich beherrschen wollte. Ja. Wenn man jetzt aber Gesellschaft und Geschichte als von Gesetzen determiniert betrachtet, dann landet man schnell auch in die nächste bürgerliche Denkform, auf die Marx auch schon reinfällt, nämlich die Geschichtsteleologie. Was ist Geschichtsteleologie? Eine Teleologie ist eine Vorstellung, dass Ereignisse und Prozesse durch einen idealen Endzustand oder ein bestimmtes Ziel vorherbestimmt sind. Eine eigene Gruppe unter den Teleologien sind die Fortschrittserzählungen der bürgerlichen Gesellschaft. Diese Erzählungen, die ausgehend vom technologischen Fortschritt und der Auflösung feudaler Strukturen in der Neuzeit und der Aufklärung entstanden, besagten, dass sich die Menschheit über die Vernunft auf eine freie, gleiche und aufgeklärte Gesellschaft hin entwickelt. Diese Erzählungen gaben den Menschen nicht nur Halt, indem diese Erklärung der gesellschaftlichen Veränderungen ihnen eine Orientierung gab, sie legitimierten außerdem den Kampf gegen die Aristokratie und erlaubten nebenbei auch allerlei Massaker im Namen der Menschlichkeit. Die Idee war dabei, dass die Vernunft nicht nur als allen Menschen zugängliche Fähigkeit betrachtet wurde, sondern auch als ein außerhalb der Menschen ideell existierendes angesehen wurde, welches sich durch das Handeln der Menschen verwirklicht. Hegel drückt es so aus. Die Vernunft ist ebenso listig als mächtig. Die List besteht überhaupt in der vermittelnden Tätigkeit, welche, indem sie die Objekte ihrer eigenen Natur gemäß aufeinander einwirken und es sich aneinander abarbeiten lässt, ohne sich unmittelbar in diesen Prozess einzumischen, gleichwohl nur ihren Zweck zur Ausführung bringt. Man kann in diesem Sinne sagen, dass die göttliche Vorsehung der Welt und ihrem Prozess gegenüber sich also die absolute List verhält. Gott lässt die Menschen mit ihren besonderen Leidenschaften und Interessen gewähren, und was dadurch zustande kommt, das ist die Vollführung seiner Absichten, welche ein anderes sind als dasjenige, um was es denjenigen, deren er sich dabei bedient, zunächst zu tun war. Aber ja, wie sieht das jetzt eigentlich konkret aus? Das macht Hegel an einer anderen Stelle deutlich. Nicht die allgemeine Idee ist es, welche sich im Gegensatz und Kampf, welche sich in Gefahr begibt, sie hält sich unangegriffen und unbeschädigt im Hintergrund. Das ist die List der Vernunft zu nennen, dass sie die Leidenschaften für sich wirken lässt, wobei das, durch was sie sich in Existenz setzt, einbüßt und Schaden leidet. Das Partikulare ist meistens zu gering gegen das Allgemeine. Die Individuen werden aufgeopfert und preisgegeben. Die Idee bezahlt den Tribut des Daseins und der Vergänglichkeit nicht aus sich, sondern aus den Leidenschaften der Individuen. Ich glaube, hier wird so langsam das Problem so in der Erzählung klar. Jetzt glauben Stalin und die roten Gruppen natürlich nicht an eine allgemeine Vernunft, einen alles durchdringenden Geist. Das heißt aber nicht, dass sie die Fortschrittserzählungen aufgegeben haben. Diese materialisieren sie, aber jetzt, indem sie statt der Vernunft die Wechselbeziehung zwischen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen einsetzen. Zitat Stalin. Das bedeutet, dass die Entwicklungsgeschichte der Gesellschaft vor allem die Entwicklungsgeschichte der Produktion ist. Die Geschichte der Produktionsweisen, die einander im Laufe der Jahrhunderte ablösen, die Entwicklungsgeschichte der Produktivkräfte und der Produktionsverhältnisse der Menschen. Also ist die allererste Aufgabe der Geschichtswissenschaft die Erforschung und Aufdeckung der Gesetze der Produktion, der Entwicklungsgesetze der Produktivkräfte und der Produktionsverhältnisse, der ökonomischen Entwicklungsgesetze der Gesellschaft. Dabei sind unter die Produktivkräfte die Arbeiter und ihre Arbeitskraft sowie die Werkzeuge und Maschinen, die sie benutzen, gefasst. Mit Produktionsverhältnissen sind die gesellschaftlichen Beziehungen, die Menschen zur Produktion bzw. zum Austausch eingehen, zum Beispiel die Eigentumsverhältnisse gemeint. Die Idee ist hierbei, dass die Entwicklung der Produktivkräfte irgendwann im Widerspruch zu den Produktionsverhältnissen gerät. Dadurch wird die Entwicklung der Produktivkräfte durch die Produktionsverhältnisse gefesselt, bis schließlich die Produktionsverhältnisse von den Produktivkräften umgewälzt werden. Das wird vor allem sich konkret so vorgestellt, dass man annimmt, dass in diesen Produktionsverhältnissen vor allem immer zwei Hauptklassen gesetzt werden, die gegeneinander kämpfen, weil sie ja, ihre objektiven Interessen gegeneinander ja, entgegengesetzt sind. Und genau in diesem Klassenkampf wird dann quasi werden dann diese Produktionsverhältnisse umgewälzt. Oder ja, lass es nochmal ein in einem Stalin-Zitat zeigen. Zuerst verändern und entwickeln sich die Produktivkräfte der Gesellschaft und dann in Abhängigkeit von diesen Veränderungen und Übereinstimmung mit ihnen verändern sich die Produktionsverhältnisse der Menschen, ihre ökonomischen Beziehungen. Wenn jetzt aber die Basis der geschichtlichen Entwicklung nur die Produktivkräfte sind, dann ist die Geschichte nur das dumpfe Abbild der Ökonomie und der technischen Erfindungen. Andere Faktoren oder gar Zufälligkeiten spielen keine wirklich relevante Rolle. In anderen Worten, Stalin materialisiert die bürgerliche Fortschrittserzählungen, indem er technischen Fortschritt mit gesellschaftlichem kurzschließt. Damit nicht genug. Die Geschichte der Menschheit und ihre verschiedenen sozialen Ordnungen und die diese Geschichte hervorbrachte, lassen sich jetzt auch in einem krassen Schematismus noch hierarchisieren. Wieder Zitat Stalin. Auf verschiedenen Entwicklungsstufen bedienen sich die Menschen verschiedener Produktionsweisen oder gröber gesprochen führen sie eine verschiedene Lebensweise. Im urwüchsigen Gemeinwesen besteht die eine Produktionsweise unter der Sklaverei, eine andere unter dem Feudalismus, eine dritte Produktionsweise und so weiter. Dementsprechend sind auch die Gesellschaftsordnungen der Menschheit, ihr geistiges Leben, ihre Anschauungen, ihre politischen Einrichtungen verschieden. Diese Entwicklungsstufen sind dabei normativ aufgeladen. Immerhin besteht das Ende dieser Geschichtstheologie in der befreiten Gesellschaft, wobei die höchste Entwicklung nach Stalin natürlich die Sowjetunion erreicht hat. Politisches Ziel kann dann auch nur sein, diese Entwicklung hin zum Sozialismus mit Hilfe dieser Theorie zu beschleunigen. Das ist auch, glaube ich, sehr bezeichnend, also weil man sich dann auch fragt, okay, was heißt das eigentlich für den Kolonialismus? Der wird ja hier eigentlich auch irgendwo legitimiert. Ja, aber genau, aber ja, zurück zu Stalin. Um also die Möglichkeit zu haben, auf die Bedingungen des materiellen Lebens der Gesellschaft einzuwirken und die Entwicklung dieser Bedingungen zu beschleunigen, ihre Verbesserung zu beschleunigen, muss die Partei des Proletariats sich auf eine gesellschaftliche Theorie, eine gesellschaftliche Idee stützen, welche die Bedürfnisse der Entwicklung des materiellen Lebens der Gesellschaft richtig zum Ausdruck bringt und infolgedessen fähig ist, breite Massen des Volkes in Bewegung zu setzen, sie zu mobilisieren, aus ihnen die große Armee der proletarischen Partei zu organisieren, die bereit ist, die reaktionären Kräfte niederzuschlagen und den fortschrittlichen Kräften der Gesellschaft den Weg zu bahnen. Genau. Stellt sich die Frage, was bleibt bei solch einem Determinismus noch übrig von den konkreten Individuen, für deren Interesse man ja vorgibt einzutreten? Dazu sagt Stalin in der Grundlage des Leninismus, die Partei kann keine wirkliche Partei sein, wenn sie sich darauf bestrengt zu registrieren, was die Masse der Arbeiterklasse empfindet und denkt, wenn sie hinter der spontanen Bewegung einhertrottet, wenn sie die Trägheit und die politische Gleichgültigkeit der spontanen Bewegung nicht zu überwinden vermag, wenn sie sich nicht über die Augenblicksinteressen des Proletariats zu erheben vermag, wenn sie die Massen nicht auf das Niveau zu heben vermag, auf dem sie die Klasseninteressen des Proletariats erkennen. Ja, das heißt, bei Stalin wie auch bei Lenin sind die objektiven Interessen des Proletariats, also gar nicht die materiellen Interessen konkreter Arbeiterinnen, sondern ohne dass das Proletariat es weiß, sind seine objektiven Interessen natürlich die Erfüllung der stalinistischen Geschichtstheologie. Wissen tut dies natürlich nur die Partei, weil diese aus den fortschrittlichsten Arbeitern besteht. Fortschrittlich natürlich im Sinne der Partei selbst. Und so schließt sich der logische Zirkelschluss. Ja. Interessanterweise schleicht sich dann auch noch die Liste Vernunft bei Stalin wieder ein. Um den Vortrag mal ein bisschen interaktiver zu machen, habe ich so ein kleines Quiz gemacht. Ja, diese Grundlagenschulung muss man sich auch so vorstellen, nach jedem Kapitel haben die auch so Fragen, die man dann so beantworten kann, wie so in der Schule, damit man weiß, ob man es verstanden hat. Das finde ich sehr großartig. Ja, die Frage ist, welches Zitat ist von wem? Was sind die Auswahlmöglichkeiten? Adam Smith oder Stalin? Ich lese mal das erste vor. Wenn jedes Individuum in der Führung seiner Geschäfte so agiert, dass der größte Wert produziert wird, verfolgt es nur seinen eigenen Vorteil und ist darin, wie in vielen anderen Fällen, durch eine unsichtbare Hand geleitet, um ein Ziel zu befördern, das nicht Teil seiner Absicht war. In der Verfolgung seiner eigenen Interessen bringt das Individuum häufig die Gesellschaft wirksamer voran, als sie in Wahrheit voranbringen möchte. Okay, das zweite Zitat. Darum, weil die Menschen bei der Verbesserung dieses oder jenes Produktionsinstruments, dieses oder jenes Element der Produktivkräfte, sich dessen nicht bewusst sind, nicht verstehen und sich keine Gedanken darüber machen, zu welchen gesellschaftlichen Resultaten diese Verbesserung führen müssen, sondern nur an ihren Alltagsinteressen denken, nur daran, sich die Arbeit zu erleichtern und irgendeinen unmittelbaren, handgreiflichen Vorteil für sich zu erlangen. Ja, wollen wir so mit Handzeichen, okay, wer denkt, dass das erste ist Adam und das zweite ist Stalin? Okay, wer denkt, dass das erste ist Stalin und das zweite ist Adam Smith? Okay, die Auflösung. Ja, die Ersten hatten recht. Er hat bestanden. Ja. Genau. Damit würde ich jetzt auch weitergehen zu einem Vergleich zwischen Marx, wie ich ihn vorgestellt habe, und Stalin. Und da fangen wir gleich mal mit einer Zusammenfassung des letzten Teils an. Stalin baut eine Philosophie, die angefangen von einer Naturdialektik alles andere von Geschichtsphilosophie zu Gesellschaftstheorie daraus logisch ableitet, beziehungsweise oft auch einfach nur fehlschießt. Dabei funktioniert alles über unterschiedliche Gesetzmäßigkeiten, die man nur noch finden muss. Während die bürgerliche Geschichtsphilosophie noch erklären wollte, wie Freiheit und Vernunft auf der ganzen Welt notwendig den Sieg erringen werden und damit sich in den Widerspruch zwischen persönlicher Freiheit und Geschichtsdeterminismus verfing, spielt persönliche Freiheit bei Stalin keine Rolle mehr. Den Geschichtsdeterminismus und die normative Hierarchisierung sozialer Ordnung behielt Stalin dagegen, auch die mögliche Legitimation durch diese Geschichtsphilosophie von Massenmord und vielen weiteren Gräueltaten nahm Stalin gerne in Anspruch. Was von den Gegenständen und den Menschen bei Stalin schließlich übrig bleibt, ist ihre Verwert- und Manipulierbarkeit. Aber dazu mehr im nächsten Kapitel. Wenn man diese Philosophie mit der von Marx vergleicht, fallen viele Unterschiede auf. Während Marx als Ausgangspunkt seines Materialismus die handelnden Menschen in ihre Auseinandersetzung mit der Natur nimmt, steht für Stalin eine Naturphilosophie und die objektive Erkenntnis von Naturdingen an erster Stelle. Dadurch wird Marx vollkommen verdreht. Denn bei Marx ist der Zusammenhang von Naturerkenntnis und historischem Materialismus gerade umgekehrt. Der dialektische Materialismus kann nur Teil des Historischen sein, weil sich natürlich mit der Änderung der Produktionsweise auch das Naturverhältnis und damit auch die Naturerkenntnis ändert. Gesellschaftliches Sein bestimmt Bewusstsein, daher kann es auch gar keine einzige objektive, richtige Naturerkenntnis geben. Diese findet immer nur vermittelt über Gesellschaft statt. Stalin meint dagegen, aus seiner Naturdialektik den historischen Materialismus einfach ableiten zu können, also die Gesellschaft aus der Natur erklären zu können. Des Weiteren lässt sich anführen, dass Marx, wenn er in den Feuerbach-Thesen Feuerbach dafür rügt, den Individuen ein abstraktes Allgemeines als menschliches Wesen unterzujubeln, darauf beharrt, von den konkreten Individuen auszugehen. Im krassen Gegensatz zu Stalins logischen Ableitungen und aus der Luft gegriffenen Allgemeinbegriffen, die eben nicht aus den konkreten Handeln der Individuen gewonnen werden. Und während Marx die Unmächtigkeit der Menschen und ihre fehlende Wirklichmächtigkeit kritisiert, affirmiert Stalin einen Geschichtsdeterminismus, in dem die Menschen nur noch Anhängsel sind. Der Unterschied zwischen beiden wird aber am deutlichsten, wenn man eine andere Frage stellt. Die Frage nach dem, was eigentlich das höchste Prinzip, das höchste Wesen der beiden sind, oder anders ausgedrückt, wer ist Gott? Marx beantwortet diese Frage in der Kritik zur Hegelschen Rechtsphilosophie. Da schreibt Marx: Die Kritik der Religion endet mit der Lehre, dass der Mensch das höchste Wesen für den Menschen sei, also mit dem kategorischen Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. In anderen Worten, aus Feuerbachs Erkenntnis, dass die Götter nur die Projektion der Menschen sind, daraus leitet Marx nun seinen kategorischen Imperativ ab, alle gesellschaftlichen Verhältnisse, die Menschen beherrschen, umzuwerfen. Was ist nun für Stalin und seine Adepten Gott oder vielleicht passender Jesus? Es ist die Partei, deren Führung sich alles andere unterordnen muss, damit schließlich das Proletariat seine welthistorische Funktion erfüllt, den Sozialismus. Sie ist die Verwirklichung der Vernunft in der Geschichte, indem nur sie allein unter Führung der Arbeiterklasse Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse wieder in Harmonie bringen kann. Zitat Stalin: Es ist schließlich die Partei des Proletariats, seine Avantgarde. Ihre Kraft besteht darin, dass sie die Besten des Proletariats aus allen seinen Massenorganisationen in sich aufnimmt. Ihre Bestimmung ist es, die Arbeit aller Massenorganisationen des Proletariats ohne Ausnahme zusammenzufassen und deren Tätigkeit auf ein Ziel, auf das Ziel der Befreiung des Proletariats zu richten. Diese zusammenzufassen und auf ein einheitliches Ziel zu lenken, ist aber absolut notwendig, da sonst die Einheit des Kampfes des Proletariats unmöglich ist, da sonst die Führung der proletarischen Massen in ihrem Kampfe um die Macht, in ihrem Kampfe um den Aufbau des Sozialismus unmöglich ist. Aber die Arbeit der Massenorganisation des Proletariats zusammenzufassen und zu lenken, vermag nur die Avantgarde des Proletariats, seine Partei, nur die Partei des Proletariats, nur die Partei der Kommunisten, vermag diese die Rolle des Hauptführers im System der Diktatur des Proletariats zu erfüllen. In Arthur Koestlers Buch Sonnenfinsternis wird es noch deutlicher ausgesprochen. Die Partei kann sich nicht irren, sagt Rubaschow. Du und ich, wir können uns irren, die Partei nicht. Die Parteigenosse ist mehr als du und ich und tausend andere wie du und ich. Die Partei ist die Verkörperung der revolutionären Idee in der Geschichte. Die Geschichte kennt kein Schwanken und keine Rücksichten. Sie fließt schwer und unbeirrbar auf ihr Ziel zu. An jener Krümmung lagert sie Schutt und Schlamm und die Leichen der Ertrunkenen ab. Aber sie kennt ihren Weg. Die Geschichte irrt sich nicht. Wer diesen unbedingten Glauben an die Partei nicht hat, gehört nicht in ihre Reihen. Ja, schon sehr deutlich. Ja, aber wie stellt sich Stalin überhaupt den Sieg des Proletariats eigentlich vor? Ja, indem sich die Kapitalisten natürlich enteignet werden, aber auch das Proletariat den Staat erobert und eine sogenannte Diktatur des Proletariats errichtet wird. Diese Diktatur soll alle Klassenfeinde von den Schaltstellen der Macht ausschließen und so die Herrschaft des Proletariats unter Führung der Partei sicherstellen. Natürlich kann aber jetzt nicht jede Partei solche Ziele erreichen. Dazu braucht es eine Partei neuen Typs. Doch wie hat diese auszusehen? Wieder ein Stalin-Zitat. Die Partei muss vor allem der Trupp der Arbeiterklasse sein. Die Partei muss die besten Elemente der Arbeiterklasse mit ihrer Erfahrung, mit ihrem revolutionären Geist, ihrer grenzenlosen Ergebenheit für die Sache des Proletariats in sich aufnehmen. Um aber wirklich der Vortrupp zu sein, muss die Partei mit einer revolutionären Theorie, mit der Kenntnis der Gesetze der Bewegung, mit der Kenntnis der Gesetze der Revolution gewappnet sein. Sonst ist sie nicht imstande, den Kampf des Proletariats zu leiten, das Proletariat zu führen. Ja, die Idee ist also, eine revolutionäre Kampforganisation zu gründen, die das Proletariat anführt. Wir haben in einem vorherigen Stalin-Zitat schon gesehen, dass das auch bedeutet, das Proletariat zur Revolution zu zwingen, beziehungsweise, wie Stalin es in der Frage zum Leninismus nennt, überzeugen. Als revolutionäre Kampforganisation im Krieg der Klassen braucht dann so eine Organisation natürlich auch alles, was so eine Armee so braucht, halt Disziplin, Gehorsam und Glauben an die Sache. Wieder Stalin zur Grundlage des Leninismus. Die Diktatur des Proletariats zu erobern und zu behaupten, ist unmöglich ohne eine Partei, die durch ihre Geschlossenheit und eiserne Disziplin stark ist. Die eiserne Disziplin in der Partei aber ist undenkbar ohne die Einheit des Willens, ohne die völlige und unbedingte Einheit des Handelns aller Parteimitglieder. Das bedeutet natürlich nicht, dass dadurch die Möglichkeit eines Meinungskampfs in der Partei ausgeschlossen wird. Im Gegenteil, die eiserne Disziplin schließt Kritik und Meinungskampf in der Partei nicht nur nicht aus, sondern setzt sie vielmehr voraus. Aber nachdem der Meinungskampf beendet, die Kritik erschöpft und ein Beschluss gefasst ist, bildet die Einheit des Willens und die Einheit des Handelns aller Parteimitglieder jene unersetzliche Bedingung, ohne die weder eine einheitliche Partei noch eine eiserne Disziplin in der Partei denkbar ist. Dieses von Lenin entwickelte Parteikonzept wird demokratischer Zentralismus genannt, dessen Haupteigenschaft ist die bindende Wirkung aller Beschlüsse für alle Mitglieder und der kompletten Unterordnung der Minderheit unter die Mehrheit. Wieder ein Stalin-Zitat, diesmal ein kurzes. Ja, wir haben es fast geschafft. Die Partei ist zugleich das einheitliche System dieser Organisation, ihre Vereinigung in aller Form zu einem einheitlichen Ganzen, mit oberen und unteren Organen der Führung, mit der Unterordnung der Minderheit unter die Mehrheit, mit praktischen Beschlüssen, die für alle Parteimitglieder bindend sind. Langanhaltende Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Partei kann es da nicht geben. Fraktionen sind natürlich auch nicht erlaubt, gerade auch, hinsichtlich dann des Ausschusses der Trotzkisten. Das ist quasi so diese Erfahrung. Nochmal Stalin. Es erübrigt sich wohl nachzuweisen, dass die Existenz von Fraktionen zum Entstehen mehrerer Zentren führt. Das Bestehen mehrerer Zentren aber bedeutet das Fehlen eines gemeinsamen Zentrums in der Partei, die Zersplitterung des einheitlichen Willens, die Schwächung und Zersetzung der Disziplin, die Schwächung und Zersetzung der Diktatur. Danach gleich weiter. Daher die Forderung Lenins, jegliche Fraktionsmacherei vollständig auszumerzen und ausnahmslos alle Gruppen, die sich auf der einen oder anderen Plattform gebildet haben, sofort aufzulösen, bei Strafe des unbedingten und sofortigen Ausschlusses aus der Partei. Ja. Eine solche Partei stellt natürlich hohe Anforderungen an die eigenen Mitglieder. Diese sind nicht nur engagierte Mitglieder, sondern werden zu sogenannten Kadern ausgebildet. Diese sollen die Arbeitermassen zur Revolution führen. Die Partei ist daher auch keine Massenpartei, nicht jeder hat das Zeug zum Kader. Hier mal eine Textstelle aus der Grundlagenschulung der neu gegründeten KP, in dem sie ihre Anforderungen an Kader beschreiben. Ich lese mal vor. Er ist jemand, also der Kader, er ist jemand, in dessen Leben der Kampf für die sozialistische Revolution eine zentrale Rolle spielt, der es sich gewissermaßen zur Lebensaufgabe gemacht hat, die Arbeiterklasse zu organisieren, ihren Kampf zu führen und zu unterstützen. Dafür muss er sich im engen Kontakt zur Arbeiterklasse befinden, auch und besonders dann, wenn er selbst nicht aus der Arbeiterklasse stammt. Er muss die Fähigkeiten entwickeln, auf andere Menschen politisch Einfluss zu nehmen, sie in der Entwicklung ihres Klassenbewusstseins anzutreiben, zu begleiten und zu unterstützen. Er muss in erster Reihe der Kämpfe der Arbeiterklasse stehen und sich in diesen Kämpfen für die bessere Organisierung der Klasse, für die Überwindung von Spaltungen und die Bekämpfung von Illusionen einsetzen. Er muss in der Lage sein, auch in zugespitzten Situationen des Klassenkampfes den verschiedenen Instrumenten des Gegners standzuhalten. Ob es sich nun um Versuche der Einbindung und Bestechung oder der Einschüchterung und Repression handelt. Und nicht zuletzt muss er, um diese Aufgaben erfüllen zu können, ein umfassendes Wissen über den Marxismus-Leninismus, aber auch über die politische Lage, die Geschichte der Arbeiterbewegung und die aktuelle Politik der Partei haben. Ja, das ist wirklich viel. Ja, nicht nur müssen Kader mit ganzem Herzen bei der Sache sein, eine Vorbildfunktion erfüllen und umfassend im ML gebildet sein, sondern er ja, muss auch bereit sein, Repression für seine Tätigkeit in Kauf zu nehmen. Da stellt sich die Frage, ja, ob der Kader selbst eigentlich nicht so ein bisschen auf der Strecke bleibt. Ja, also ich, wenn ich das durchlese, kriege ich schon vom Lesen Burnout eigentlich. wenn das schaffen soll. Ja, das klingt alles irgendwie nach so einer neoliberalen Jobbeschreibung. Ja, flexibel. Naja, sehr, sehr hart. Gut. So, möchte ich jetzt noch mal kurz etwas Zusammenfassendes sagen. Mit diesem Vortrag stellt sich mir so die Frage, wer soll hier eigentlich befreit werden? Die Arbeiterklasse soll von der Partei in einer charismatischen Herrschaft geführt werden, zum Diktator des Proletariats. Der Kader soll sich hier bis zur Selbsterschöpfung selbst ausbeuten. Bezeichnend für den ML ist, dass nicht ein einziges Mal Herrschaftsformen problematisiert werden. Somit bleibt für den ML eigentlich nur noch die Frage, wer herrscht. Und das Problem der Herrschaft ist erst dann ein Problem, wenn die Partei nicht herrscht. Ja, ich habe mir das.